Wortschatz. A19. Hören Sie die Beispiele und sprechen Sie nach. Kommen Sie. Kommen Sie bitte. Wie ist Ihr Name? Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Wir machen erst in einer Stunde auf. Tut mir leid, wir machen erst in einer Stunde auf. Wo wollen Sie sitzen? Wo möchten Sie sitzen? Kann ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Soll ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Thank you.